Warte mal, ich helfe dir. Geht's? Ja? Geht schon. So. Oh. Na, der Graben ist aber ganz schön tief. Hm. Ohne Hilfe kriegen wir das Auto hier nie raus. Ob es hier in der Gegend irgendwo ein Telefon gibt? Schau mal, Paul. Da kommt ein Wagen. Ja, bleib du hier. Ich versuche ihn anzuhalten. Hallo? Hoffentlich versteht er dich, mein Schatz. Wer versteht mich schon, wenn er unseren Wagen sieht? Guten Morgen, entschuldigen Sie bitte. Oh, guten Morgen, Mr. Temple. Wieso? Sind Sie Engländer? Ja, richtig, mein Name ist Dennis Harper. Ach, kennen wir uns? Nein, ich kenne Sie von Ihren Büchern. Oft genug habe ich Fotos von Ihnen gesehen in der Zeitung. Ah, so, tatsächlich. Sie haben ein gutes Gedächtnis auf jeden Fall, Mr. Harper. Mrs. Temple. Sagen Sie mal, erinnern Sie sich vielleicht an einen beinahe weißen Sportwagen hier eben auf der Straße? Mit einem Mann im Sturzhelm am Steuer. Einen weißen Sportwagen? Ja. Nein, nicht, dass ich wüsste. In den letzten 2 oder 3 Minuten habe ich niemand gesehen. Ich müsste mich ja überholt haben. Aber die Straße gabelt sich ja da hinten, sehen Sie. Ach so, ja, richtig. Aber ist denn was passiert? Haben Sie einen Unfall gehabt? Ja, der Sportwagen hat uns in den Graben gezwungen. Obwohl das wahrscheinlich nicht seine Absicht war. Was soll das heißen, Mrs. Temple? Meine Frau will sagen, er wollte uns gegen den Brückenpfeiler quetschen. Was? Aber hören Sie, das ist ja unerhört. Wer war denn das? Möchte ich gern wissen. Wir haben ihn nur eine Sekunde lang gesehen, aber na, viel ist ja nicht passiert, Gott sei Dank. Wenn wir den Wagen wieder aus dem Graben rauskriegen können. Oh, das werden wir gleich haben. Ich habe ein Seil hinten in meinem Wagen. Na, wunderbar. Augenblick, ich hole es. Mrs. Temple, geht es Ihnen nicht gut? Oh nein. Sie sind arg mitgenommen aus. Dankeschön, es ist alles in Ordnung, Mr. Hub. Ein bisschen durchgedreht, ja, sonst kann nichts. Ich verstehen. Komm, Schatz, setz dich hier so lange. Das dauert. So, Operation gelungen. Na ja, immerhin, die Räder drehen sich noch. Oh, der Kotflügel da vorne ist ziemlich verbeult, Mr. Temple. Und der Kühler ist auch etwas eingedrückt, aber dicht. Dicht ist er scheinbar. Na, wir sind Ihnen jedenfalls sehr dankbar, Mr. Harper. Oh, keine Ursache, es war mir ein Vergnügen. Außerdem, Mr. Temple, wollte ich Sie sowieso aufsuchen, sobald ich meinen Auftrag in Garmisch erledigt habe. Wirklich? Ja, ich wollte mit Ihnen über Betty Conrad sprechen. Über Betty Conrad? Ach, natürlich. Sie sind der junge Mann, mit dem Sie befreundet waren. Ach ja, richtig, Ullersberg hat ja erzählt. Der junge Mann, der in der Münchner Bank arbeitet. Ja, stimmt, bei der Anglo Continental Bank. Ich bin heute hier geschäftlich bei unserer Filiale in Garmisch. Und woher wussten Sie, dass ich in Garmisch bin? Es ist so, die Münchner Polizei hat mich schon mehrmals vernommen, seit ich von meinen Ferien zurück bin. Einmal kam Herr Ullersberg ins Zimmer und sprach zu dem Beamten, mit dem ich zu tun hatte. Er erwähnte, dass er gerade von England zurück sei und Sie, Mr. Temple, mitgebracht haben. Ah, so. Geben Sie Obacht, es kommt ein Wagen. Komm, Moment. Sind Sie sehr befreundet mit Betty Conrad, Mr. Harper? Doch, wir kannten uns eigentlich recht gut, aber sehr befreundet? Ich weiß nicht, ob man es so nennen würde. Wo haben Sie sie kennengelernt? Auf der Eisbahn im Queen's Club. Ach so, ja, schon vor ungefähr, vor ungefähr 6 Monaten. Es war, bevor ich nach München versetzt wurde. Sind Sie gern in Bayern? Ja, und wie? Offen gestanden, ich musste allerhand Beziehungen spielen lassen, bis ich schaffte, hierher zu kommen, aber es hat sich gelohnt. Keine 10 Pferde bringen mich hier wieder weg. Und was halten Sie von der ganzen Sache, Mr. Harper? Der Sache mit Betty, meinen Sie? Ja, ist das nicht sehr beunruhigend für Sie? Ja, angenehm ist es nicht, dauernd von der Polizei verhört zu werden. Wenn Sie das meinen, Mrs. Temple. Nein, das meine ich nicht, Mr. Harper. Ich wollte sagen, machen Sie sich keine Sorgen um Betty. Ja und nein. Wissen Sie, ich hatte ja Betty schon 2 oder 3 Wochen nicht mehr gesehen, seit ich damals wegfuhr. Ich habe also wirklich nicht die geringste Idee, warum sie so plötzlich verschwunden ist. Ja. Für mich wäre es natürlich höchst unangenehm, wenn sie nicht wieder auftaucht. Wenn sie sich in irgendetwas Kriminelles hat verwickeln lassen und mein Name wird, wenn auch noch so unschuldig, mit ihr in Zusammenhang gebracht. Naja, Sie wissen ja, wie Banken sich zu so etwas stellen. Ja, ja. Unsere Kenntnis von Banken beschränkt sich auf die Kundenseite der Bankschalter, Mr. Harper. Ja, natürlich, ja. Ich kann es mir auf keinen Fall leisten, in solche Dinge hineingezogen zu werden. Das können Sie verstehen. Diese ganzen Vernehmungen waren nicht gerade das Beste für mein Prestige. Banken haben immer noch recht altmodische Ideen in dieser Hinsicht. Sie sehen es nicht gern, wenn einer Ihrer Angestellten von der Polizei vernommen wird. Ja, es lässt sich kaum vermeiden in einem derartigen Fall. Aber sagen Sie mal, warum wollten Sie mich denn sprechen? Warum wollten Sie mich in Garmisch besuchen? Nun, um es klar zu sagen, ich wollte Sie bitten, mit Herrn Olersberg zu sprechen und ihm zu versichern, dass ich von der ganzen Sache nicht das Geringste weiß. Für mich ist das Ganze wirklich höchst unangenehm, Mr. Temple. Für Betty Conrad auch, Mr. Harper. Ja, ja, natürlich, das weiß ich. Aber Betty ist sicher nichts zugestoßen. Ganz bestimmt gibt es eine völlig harmlose Erklärung für alles. Waren Sie viel mit Betty zusammen? Na ja, sind Sie zufällig mal im Restaurant Römer mit ihr gewesen? Römer? Ja, in Oberammergau. Nein. Nein, nie. Wir waren nur einmal in Oberammergau. Vor vielen Monaten. Wir sind gar nicht eingekehrt, das weiß ich noch ganz genau, weil es so voll war überall. Und Betty hätte eigentlich gar nicht so weit wegfahren dürfen, wissen Sie. Oberammergau ist schon weit außerhalb des erlaubten Umkreises. Ja, ja, das ist klar. Sagen Sie, Harper, hat Mrs. Weldon Sie mal ausgefragt über... Was ist denn, Steve? Ist was mit dir? Mrs. Temple. Ach, mir ist ein bisschen schwindelig. Komm, komm, Liebling. Bleib sitzen hier, ja? Ja, das ist der Schock wahrscheinlich. Es ist nicht so schlimm, ich fühle mich nur ein bisschen schwindelig, komisch. Weißt du was, du solltest jetzt zurück ins Hotel und sollst dich da mal hinlegen zunächst. Es hat gar keinen Sinn, dass du mit nach Scheidenstein fährst. Darf ich Sie nach Garmisch zurückbringen, Mrs. Temple? Ich kann Sie ins Hotel fahren, wenn Sie wollen. Ja, das wäre sehr vernünftig, du. Das würde ich tun an deiner Stelle. Ja, schön, Paul. Nimm das Päckchen gleich mit. Danke schön, Paul. So, und jetzt wollte ich erst mal nachschauen, ob mein Wagen überhaupt anspringt. Na ja, wir warten noch so lange hier. So, alles in bester Ordnung. Haben Sie Lust, heute Abend mit uns zu essen, Harper? Oh, mit Vergnügen, Mr. Temple, aber ich weiß nicht, heute Abend, ich weiß nicht... Na, dann kommen Sie wenigstens auf einen Drink vorbei, irgendwann im Laufe des Abends. Sehr freundlich von Ihnen. Darf ich Sie später noch einmal anrufen? Ja, tun Sie das. Jetzt wollen wir noch abwarten, ob Sie auch wirklich wegkommen, Mr. Temple. Dann fahren wir auch los. So, danke, Harper. Bis später. Jemand dazu, sich für mich auszugeben, Mr. Temple? Keine Ahnung, Mr. Franz, aber jedenfalls ist es ihm teuer zu stehen gekommen. Sehr teuer, wenn er ermordet worden ist, wie Sie sagen. Kein Zweifel, er ist ermordet worden. Na und wer war dieser Mann? Das wissen wir nicht, Mr. Franz. Noch nicht. Ach, also glauben Sie, der Mörder war der Meinung, er hätte tatsächlich mich ermordet? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, was habe ich eigentlich mit dieser Angelegenheit zu tun? Dauernd kommt die Polizei und ich habe Ihnen schon mindestens 20 Mal gesagt, dass ich dieses junge Mädchen nicht zum Tee eingeladen habe. Naja, der Polizei kann man das ja nicht übel nehmen. Die haben eben festgestellt, dass Betty Conrad hier an der Anfahrt zum Gut aus dem Bus ausgestiegen ist und ihre Zimmergefährtin June Jackson behauptet, Betty habe ihr ausdrücklich gesagt, sie wäre bei Ihnen zum Tee eingeladen. Ja, aber ich sage Ihnen doch, ich habe sie nicht eingeladen, Mr. Temple. Wie um des Himmels willen käme ich dazu, ein Schulmädchen zum Tee einzuladen? Betty Conrad war kein Schulmädchen, Mr. Franz, genau genommen. Unterwies ist keine Schule in dem Sinn, es ist ein Pensionat für Mädchen, die mit der Schule fertig sind. Betty war 18 und sehr hübsch. Wieso war 18? Warum sprechen Sie von ihr in der Vergangenheit, Mr. Temple? So habe ich es nicht gemeint. Ich wollte nur... Ich verstehe die ganze Sache nicht recht, Mr. Franz. Ja, ich auch nicht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Warum wollen Sie mich eigentlich sprechen, wenn Sie der Polizei schon alles, was Sie wissen, zu Protokoll gegeben haben? Was wollen Sie dann von mir? Ja, es ist hier noch etwas Persönliches. Ja, vielleicht ist es unwichtig, aber... Ach, es tut mir leid, Elliot. Ich dachte, du wärst allein. Ach, das macht gar nichts, Elsa. Komm nur herein, bitte. Darf ich dir Mr. Temple vorstellen? Gräfin Decker, meine Gastgeberin. Guten Tag, Herr. Oh, Mr. Temple, ich habe viel von Ihnen gehört und gelesen. Sie sind augenblicklich in Garmisch, nicht wahr? Und Sie sollen alle unsere Probleme lösen? Ich werde mich bemühen, Herr. Ich verstehe eigentlich nicht, warum ein Engländer dieses Mädchen finden soll, wenn es die ganze bayerische Polizei nicht fertigbringt. Weil das verschwundene Mädchen nun einmal Engländerin ist. Außerdem arbeite ich im Einvernehmen mit der Münchner Kriminalpolizei. Ich bin ausdrücklich gebeten worden, nach Bayern zu kommen. Natürlich, das verstehe ich. Verzeihen Sie bitte, wenn es etwas, etwas schroff klang. Aber bitte, bitte. Aber wissen Sie, die ganze Geschichte irritiert mich langsam. Diese ewigen Fragen und diese ewigen unnötigen Fragen. Es ist doch völlig klar, was passiert ist. Das Kind hatte einfach genug vom Pensionat und wollte fort. Na ja, aber wohin, Gräfin? Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie herausbringen, Mr. Teppel. Ich dachte, wir trinken draußen den Tee, Elliot, auf der Terrasse. Es ist so herrliches Wetter heute. Ja, natürlich. Also. Sie bleiben doch zum Tee, Mr. Temple. Oh ja, sehr gern, danke schön. Mr. Franz, ich habe da eine Frage. Verzeihen Sie, wenn sie ein bisschen direkt klingt. Also wenn es sich um Betty Conrad handelt, bitte sehr. Ich wüsste keine Frage auf diesem Gebiet, die ich nicht schon tausendmal beantwortet habe. Hatten Sie den Eindruck, dass Betty in Sie verliebt war? Oh, du liebe Güte, nein. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich dieses Mädchen... Unsinn, natürlich war sie in dich verliebt, Elliot. Du weißt doch ganz genau, dass alle diese Mädchen in Unterwies für dich schwärmen. Das ist doch lächerlich. Warum sollten sie für mich schwärmen? Einen mittelalterlichen Autor intellektueller Roman. Sie schwärmen für dich, mein Lieber, weil du gut aussiehst und Bücher schreibst, die Schulmädchen nicht lesen sollen. Also vielen Dank, Gräfin. Sie haben die Frage beantwortet. Sollen wir jetzt zum Tee gehen oder haben Sie noch weitere Fragen, Mr. Temple? Ja, noch eine. Haben Sie Betty Conrad an Brenner empfohlen? An Brenner? Das Modegeschäft in Garmisch. Nein, nicht, dass ich mich daran erinnere. Wie kommen Sie auf diese Frage? Oh, ich dachte nur... Ja, kommt, trinken wir Tee. Darf ich bitten, Mr. Temple? Ja. Ja, Mr. Temple, Sie haben hoffentlich keinen falschen Eindruck bekommen von der Gräfin. Aber wieso denn? Naja, die Conrad-Geschichte, die beunruhigt Sie doch ziemlich. Ach, ich bitte. Ja, mehr als sie zugeben will. Sie steht ja sehr freundschaftlich mit einer Reihe von den Mädchen hier in Unterwies. Freundschaftlich? Wie meinen Sie das? Ja Gott, Sie kommen zum Tee und hängen an Elsas Lippen, leider oder Politik äußert. Oder über die teuren Preise oder Gott, was weiß ich. Für die Mädchen ist sie hier ein richtiges Orakel. Wie lange kennen Sie sie eigentlich schon? Die Gräfin? Oh, seit ewiger Zeit. Ja, wir sind uralte Freunde. Ach, ist das Ihr Wagen? Ja. Die liebe Zeit, den haben Sie aber hübsch zugerechnet. Naja, ich habe mir doch erzählt, was passiert ist. Naja, scheußlich. Ja. Mr. Franz, ja? Bevor wir zum Tee gingen, da wollten Sie mir noch was sagen. Ja. Und? Was war's denn? Tja, also, Mr. Temple, vor langer Zeit, da habe ich Betty Conrads Vater aufgesucht. In London? Ja, in Harley Street. Ah, so, in seiner Sprechstunde. Ja, Sie wissen doch, er ist Psychiater. Ja, das wusste ich. Ja? Ja, ich wollte Sie da nur etwas fragen. Mr. Temple, sind Ärzte wie Dr. Conrad, also Psychiater, sind die genauso an eine Schweigepflicht gebunden? Wie meinen Sie das? Ja, ich meine, würde Dr. Conrad, nur zum Beispiel, mit irgendjemand über seine Patienten sprechen? Na, das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Aha. Auch nicht mit der Polizei? Das kommt drauf an, Mr. Franz. Worauf? Auf die Umstände. Ja, und den Patienten? Und den Patienten. Mhm. Naja, also dann vielen Dank, Mr. Temple. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Vielleicht treffen wir uns mal wieder. Mr. Franz, warum haben Sie Dr. Conrad konsultiert? Ja, ich war schwer krank damals, Mr. Temple. Schwer krank. Guten Tag, Mr. Temple. Nehmen Sie mir meinen Schlüssel, bitte. Mrs. Temple ist schon oben, Sir. Sie ist vor einer halben Stunde etwa zurückgekommen. Ah, so, danke schön. Übrigens, ein Bote hat diesen Brief für Sie gebracht, Mr. Temple, hier, bitte. Oh, danke. Wann war denn das? Ja, kurz nach dem Essen, Sir. In Zukunft können Sie die Briefe für mich ruhig meiner Frau geben. Ja, gewiss, Mr. Temple. Danke sehr. Danke sehr, Sir. Wer ist da? Schon gut, Liebling. Ich bin's. Ah, oh, Paul. Bist du wieder da? Wie geht's dir denn? Fühlst du dich wieder besser? Ja, geht's hervorragend. Dennis Harper hat mich zum Hotel zurückgebracht und dann habe ich mich eine Stunde hingelegt. Beim Aufwachen ging es mir wieder so gut, dass ich zum Tee ausgegangen bin. Aha. Hast du irgendwas rausgekriegt über Mr. Harper? Wieso? Na, ich weiß, du warst ziemlich durchgedreht, Schätzchen, aber so schlimm war es ja auch nicht. Was? Glaubst doch nicht, dass ich auf solche ollen Kamellen reinfalle. Weißt du, Ich hatte so eine Intuition wegen Dennis Harper. Ah, eine deiner berühmten Intuitionen. Du kannst ruhig lachen, aber es hat sich auf jeden Fall rentiert. Ach. Hier. Mr. Harper hat nämlich nicht die Wahrheit gesagt, als er uns erklärte, er hätte geschäftlich in Garmisch zu tun. Nicht bankgeschäftlich jedenfalls. Wie kommst du da? Ich hab dir ja gesagt, ich bin zum Tee ausgegangen. Ich habe eine himmlische kleine Konditorei gefunden, Paul. Nur um die Ecke von der Hauptstraße. Mit einem völlig unaussprechlichen Namen. Wo die Kellnerinnen einem in Dirndeln die herrlichsten Sahnetorten servieren, die du je gesehen hast. Sieh mal an, ich habe gedacht, du wolltest Diät halten. Ja, und kaum hatte ich mich in einer Ecke mit zwei riesigen Mohrenköpfen häuslich niedergelassen, da kam Dennis Harper zur Tür herein. Na ja, was ist denn schon dabei? Nachmittags um die Teezeit? Mr. Harper war in Begleitung. So? Erinnerst du dich an die Frau, von der ich dir erzählt habe, in dem Modeladenbrenner? Ach, Frau Klein? Ja, sie haben zusammen Tee getrunken und meiner Ansicht nach ganz bestimmt nicht zum ersten Mal. Oh, das interessiert mich sehr. Ja, siehst du, das habe ich mir ja gedacht. Na, und wie ist es bei dir gegangen heute Nachmittag? Wie war es bei deiner Gräfin? Ach Gott, ganz nett. Diese Elliot France ist übrigens ungefähr so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und die Gräfin? Ein bisschen versnobbt. Und das gut, Schreidenstein? Das ist herrlich. Ganz wunderbar, ein gepflegter Garten und Park. Hast du irgendetwas Neues erfahren über Betty Conrad? Wenig, leider. Nur eine interessante Tatsache. Franz war offenbar irgendwann mal Patient von Dr. Conrad. Ach was? Ja. Hat Franz dir das selbst erzählt? Ja. Übrigens habe ich hier gerade einen Brief gekriegt von Dr. Conrad. Der ist in Garmisch und will mich heute Abend hier besuchen. So? Ja. Du, Paul. Ja? Wie sieht Dr. Conrad aus? Wir haben ihn doch damals im Fernsehen gesehen. So ein gepflegter kleiner Mann mit grauem Spitzbart. Und Brille ohne Rand? Mhm. Ja, ich glaube. Dann war der auch in der Konditorei. Was denn? Mit Harper? Nein, er stand an der Kasse, als ich hereinkam. Ach, richtig, die Fernsehsendung. Er kam mir doch gleich so bekannt vor. Ich habe bloß nicht gewusst, wo ich ihn hintun sollte. War er allein? Ja. Gehst du ran? Hallo? Mr. Temple? Ja? Hier ist der Portier. Herr Dr. Conrad ist da. Ah, danke schön. Er möchte einen Moment warten. Ich bin gleich unten. Jawohl, Mr. Temple. Schon da. Wer? Konrad, ich gehe bloß in die Halle. Es dauert nicht lange, Liebling. Ach, bitte, bitte, Paul, nimm doch den Schlüssel mit. Ich bin sonst nachher vielleicht im Bad. Ah, ja? Schön. In Ordnung. Sie können mir glauben, Mr. Temple, ich wäre schon vor Tagen hierher gekommen. Aber es ist außerordentlich schwierig für mich, auch nur für kurze Zeit von meinen Patienten wegzukommen. Naja, aber das ist doch wohl eine Angelegenheit, die noch wichtiger ist als Ihre Patienten, nicht wahr, Doktor? Ach Gott, ja, das sagt sich leicht. Manche meiner Patienten sind sehr krank. Nicht nur physisch, Mr. Temple, sondern auch seelisch. Sagen Sie, Doktor, war eigentlich Mr. Franz sehr krank? Ach, das wissen Sie? Sie ja. wissen, dass Mr. Franz mich konsultiert hat? Ja. Woher denn? Er hat es mir selbst erzählt. So, so, so. Hat er Ihnen noch gesagt, was ihm gefehlt hat? Nein, und ich will auch gar nicht von Ihnen verlangen, dass Sie mir da was Vertrauliches aus Ihrer Praxis eröffnen, Doktor. Oh, bitte, ich habe es Sir Graham gegenüber bereits getan. So kann ich es wohl auch Ihnen sagen. Sie machen ja gewiss keinen falschen Gebrauch davon, nicht wahr? Aber schließlich habe ich mir die Mühe und Kosten gemacht, hierher zu kommen und diesen Fall zu lösen, ja, wenn möglich. Ja, ja, natürlich. Entschuldigen Sie, es war durchaus nicht unhöflich gemeint. Oh, bitte, bitte. Elliot Franz war ein recht schwerer psychopathischer Fall. Er hatte Erscheinungen von Verfolgungswahn. Damals war es so schlimm, dass seine Angst vor Frauen, besonders vor jungen Frauen, geradezu aggressive Formen annahm. Und sind Sie dem Grund des Übels auf die Spur gekommen? Ja, ja, ja, das war nicht besonders schwierig. Konnten Sie ihm helfen? Ja, ich konnte ihm helfen, Mr. Temple. Das heißt, wie soll ich sagen, zunächst schien es jedenfalls so. Sind Sie nicht ganz überzeugt? Offen gesagt, nein. Ich bin nicht ganz überzeugt, dass er wirklich geheilt ist. Bist du es, Paul? Ja. Ich komme gleich, ich lasse mal mein Bad einlaufen, ja? Schön. Hast du mit Dr. Conrad gesprochen? Ja. Wie lange bleibt er denn hier? Ich weiß nicht, lange wohl kaum. Und hat Conrad mit Ullersberg gesprochen? Ja, doch schon in London. Ist das hier deine neue Bluse auf dem Bett, Steve? Ja, natürlich, die Bluse, die ich heute Morgen gekauft habe. Oh, pack sie doch mal aus, ja, sei so nett. Ja, schön. Ja. Was sagt er? Ach, er hat ganz offen gesprochen mit mir. Also, ich verstehe nicht, warum er jetzt erst... Paul? Was hast du denn da in deiner Hand? Hast du sowas schon mal gesehen? Ja, ist das nicht eins von diesen Cocktailstäbchen? Mhm. Tatsächlich, das ist ja wieder das Hundeköpfchen drauf. Ja. Ja, wo kommt denn das jetzt her? Es lag in deinem Päckchen. Bei der Bluse. Aber wer soll denn das Cocktailstäbchen in das Paket gesteckt haben? Tja, vermutlich jemand im Laden. Glaubst du, es war Frau Klein? Hat sie dir das Päckchen gegeben? Nein, das war dieses Mädchen dort, von der ich dir schon erzählt habe. Du sagst, die konnte Englisch? Ja, sie sagte, dass sie in England gearbeitet hat. Dann hätte sie vermutlich verstehen können, was du Frau Klein vorgespielt hast. Ja, das hätte sie wohl, aber selbst wenn sie es verstanden hat, dann begreife ich nicht, warum sie das Cocktailstäbchen in das Paket gepackt haben soll. Vielleicht weiß sie schon etwas mehr als wir. Wie meinst du das? Ich dachte nur, vielleicht ist das Stäbchen ein Hinweis, ein Fingerzeichen möglicherweise. Vielleicht sollen wir zu dem Hotel hingehen, wo dieses Stäbchen herkommt. Ja, das wäre möglich. Aber vorsichtig müssen wir vorgehen, Paul. Das kann auch eine Falle sein. Und trotzdem sollten wir uns das mal anschauen, glaube ich. Heute Abend noch. Übrigens, du hast auch mit Dr. Konrad gesprochen. Ja, wir haben uns ziemlich lange unterhalten. Er schien auch sehr beunruhigt über seine Tochter zu sein. Ist er schon in Unterwies gewesen? Natürlich, als erstes. Er hat sich bei Mrs. Weldon nach allem erkundigt, aber sie konnte ihm auch nicht mehr sagen als uns. Na, immerhin scheint er sich doch noch um die Sache zu kümmern. Was ihm besonders zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass Elliot Franz da hinein verwickelt ist. Franz war offenbar vor einigen Jahren ein Patient von ihm und damals in einem recht kritischen Zustand. Was war denn los mit ihm? Darüber hat er sich nicht genauer ausgelassen, aber ich habe den Eindruck, es handelt sich da um irgendeinen Komplex, eine fixe Idee oder sowas. Und hat Konrad ihm geholfen? Scheinbar. Soll ich hingehen? Achso, ich hab schon. Hallo? Mr. Temple? Ja, wer spricht da? Dennis Harper, Mr. Temple. Ich bin unten in Ihrem Hotel in der Bar. Sie waren so nett und haben mich aufgefordert, zu einem Drink vorbeizukommen. Aber natürlich, Harper, wir sind gleich unten. Danke. Dennis Harper? Ja, du erinnerst dich doch, Liebling. Wir haben ihm doch gesagt, er soll kommen. Ach, das hatte ich ganz vergessen. Du, ich möchte wissen, ob dieser Besuch das Ergebnis seiner Besprechung mit Frau Klein ist. Ich habe dir doch erzählt, dass ich die beiden in der Konditorei zusammen gesehen habe. Na ja, gewiss, aber auf jeden Fall haben wir ihn eingeladen, nicht wahr? Also, komm, gehen wir runter. Hallo, Mr. Temple, hier. Ah, Mr. Harper. Guten Abend. Guten Abend, Mr. Temple. Na, Mrs. Temple, wie geht es Ihnen inzwischen? Ah, danke schön, viel besser. Was kann ich Ihnen anbieten, Mr. Harper? Ah, nein, Sir. Bitte, wenn ich das übernehmen darf. Was möchten Sie trinken, Mrs. Temple? Och, ein Whisky-Soda vielleicht. Mhm, schön. Und Sie, Mr. Temple? Also dann mir auch ein Whisky, bitte. Herr Ober, zwei Whisky-Soda und für mich noch ein Pilsener Export, ja? Sehr wohl, Schaffer. Ich bin ganz verdurstet heute Abend. Ich hatte so viel zu tun, dass ich nicht einmal zum Tee gekommen bin heute. Was Sie nicht sagen. Ja, leider. Ja, ich hatte kaum Zeit zum Verschnaufen seit meiner Ankunft in Garmisch. Tja, Bayern macht einen sehr wohlhabenden Eindruck, nicht wahr? Blühende Geschäfte? Ja, ja, das tun sie eigentlich. Viel Industrie gibt es ja nicht hier in der Garmischer Gegend, aber wir führen Konten der meisten großen Firmen und Sie würden sich wundern. Ein paar von den Geschäften hier, das sind richtige Goldgruben. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Übrigens, haben Sie Ihren Weg nach Scheidenstein gefunden? Ja, ja, ganz ohne Schwierigkeit. Mhm. Und die Gräfin? Ich habe mit ihr gesprochen, aber über Betty Konrads Verschwinden, da konnte sie mir auch nichts Wesentliches sagen. Mr. Franz übrigens auch nicht. Ach, Elliot Franz haben Sie also auch gesprochen? Ja, ich habe mich sogar lange mit ihm unterhalten, aber viel ist dabei leider nicht rausgekommen. Mhm. Tja, wirklich ein sehr merkwürdiger Fall, nicht wahr? Was kann es nur für einen Sinn haben, einen Backfisch wie Betty Conrad zu entführen? Lösegeld vielleicht, Mr. Harper. Lösegeld? Hat denn jemand Lösegeld gefordert? Meines Wissens nicht. Nein, Mr. Temple. Ich glaube gar nicht, dass sie entführt worden ist. Ich glaube, sie ist einfach durchgebrannt. Sie wollte von der Schule weg und... Ja? Naja, verstehen Sie mich richtig, Mr. Temple. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wirklich etwas Schlimmes dahinter steckt. Ich glaube, Betty hatte genug von Unterwies und allem dort und wollte ein paar Tage weg. Hm. Wie kommen Sie darauf? Hatten Sie den Eindruck, dass Betty genug hatte von dem Pensionat? Naja, eigentlich nicht. Ich reime es mir nur so zusammen. Was für ein Typ war Betty Conrad eigentlich, Mr. Harper? Sie haben mir diese Frage heute mit eurem Auto schon mal gestellt, Mrs. Temple. Intelligent, aufgeweckt, aber eigentlich, wenn Sie mich so fragen, eigentlich nicht ganz das, was man lebensfroh nennt. Also mir wenigstens kam es immer so vor. Glauben Sie, sie hatte schon ihre Erfahrungen gesammelt? Tja, das kommt darauf an, was Sie damit meinen, Mrs. Temple. Ich glaube, Sie wissen recht gut, was ich damit meine. Betty war intelligent und schnell von Begriff. Harper, würden Sie mir einen Gefallen tun? Ja, natürlich, Mrs. Temple. Würden Sie mir Ihre Adresse und Telefonnummer aufschreiben, ja, für den Fall, dass ich mich mit Ihnen in Verbindung setze? Ja, selbstverständlich, gerne. Das wollte ich sowieso vorschlagen. Ja, vielleicht schreiben Sie es mir hier auf. Nein, lassen Sie nur, ich habe eine Karte bei mir. Na, irgendwo muss sie doch... Ah, da haben wir sie schon. Ich werde Ihnen nur noch die Vorwählnummer aufschreiben. Hier, nehmen Sie meinen Füller. Ja, danke, Sir. Also es ist 0811. Sie können direkt nach München durchwählen. Mhm. Das hier ist die Adresse von meiner Bank. Tagsüber bin ich immer dort erreichbar, außer natürlich, wenn ich da auswärts muss, wie heute. Ja, vielen Dank. Ein Pilsen Extra, zwei Biski Soda. Bitte sehr. Dankeschön. Danke. Darf ich gleich Soda zugeben? Ja, ja. Bitte. Wie Harper so seelenruhig behaupten kann, dass er seinen Nachmittagstee verpasst hat. Ich weiß ganz genau, dass das nicht wahr ist, Paul. Ich habe ihn doch in die Konditorei kommen sehen mit eigenen Augen. Ja, ich weiß. Aber bist du sicher, dass er dich nicht gesehen hat? Na, bestimmt nicht. Ich habe es dir doch erzählt. Ich habe in einer Nische gesessen. Er hat mich unmöglich sehen können. War da vielleicht ein Spiegel in der Nische? Nein, das glaube ich nicht. Na, also ich bin auf jeden Fall ziemlich sicher, dass Dennis Harper dich heute Nachmittag gesehen hat. Wie kommst du darauf? Intuition. Aber nimm's nicht tragisch. Es ist doch ganz unwichtig. Jetzt wollen wir uns lieber mit dem Hotel Römer beschäftigen. Wir müssen gleich da sein. Ah ja, da ist ja ein Schild, Paul. Hotel Römer, 100 Meter links. So, da wären wir. Ganz nett eigentlich. Mhm. Schau mal, Liebling, die ganze Hauswand ist bemalt. Ja. Reizend, wie die das hier machen. Sehr reizend. Das ist hier so typisch für Bayern. Und da drüben kannst du auch parken. Gut besucht, was? Ja, vielleicht hätten wir telefonischen Tisch bestellen sollen. Oh, frag doch mal den Kellner, ob noch was frei ist. Herr Ober, Abend, die Herrschaften. Können Sie uns einen Tisch reservieren zum Abendessen für zwei Personen? Im Augenblick ist leider nichts frei. Wenn Sie sich ein bisschen gedulden wollen. Ja, können wir Sie irgendwo so lange hinsetzen, was trinken? Vielleicht in einer Bar? Oder? Ja, oder in der Weinstube? Selbstverständlich. Auf welchen Namen darf ich den Tisch bestellen, bitte? Tempel. Ah, Mr. Tempel, es geht in Ordnung. In ungefähr 20 Minuten habe ich einen Tisch für Sie, Mr. Temple. Oh, vielen Dank. Wir haben Sie schon erwartet, Mr. Temple. So? Ja. Darf ich Ihnen den Weg zeigen? Bitte, wenn Sie mir nachkommen wollen. Bitte. Gleich die nächste Türe. Bitte hier rein. Und was wünschen Sie zu trinken? Tja, ein Whisky bitte, ja? Also zwei Whisky-Soda bitte, ja? Oder nein, passen Sie auf. Für mich lieber einen Cocktail, ein Martini, ja? Gut, also ein Whisky-Soda und ein Martini, bitte sehr. Ich werde nachher einen Tisch für Sie bereithalten. Ja, danke schön. Was sagt der Paul? Er hat uns erwartet? Ja, komisch. Muss jemand telefoniert haben, dass wir kommen. Du, glaubst du, das Mädchen, das mir das Cocktailstäbchen eingepackt hat? Na ja, die könnte es gewesen sein. Oder Harper vielleicht auch. Ja, möglich. Ja, was ist denn? Dafür gibt es doch wahrscheinlich eine ganz harmlose Erklärung. Wahrscheinlich, ja. Ganz nett eingerichtet ist es hier. Finde ich auch, ja. Was hängen da für Fotos? Lauter Filmstars, oder? Oh, da ist ein Filmstudio, schau mal. Ja, scheint so. Ob die Leute, denen das Hotel gehört, etwas mit Film zu tun haben? Möglich. Ein Whisky Soda bitte, ein Martini, Mr. Temple. Bitte sehr. Und Herr Günther möchte Sie begrüßen. Er wird gleich kommen. Herr Günther? Ja, der Besitzer. Oh, wie nett von ihm. Übrigens, der Tisch für Sie ist bereits reserviert. Danke. Sag mal, kennst du diesen Herrn Günther? Den Namen erwähnt, glaube ich. Schau mal, Paul. Mhm, ich sehe. Das Stäbchen in deiner Olive. Ja, ja. Mit Hundekopf. Genau wie die anderen. Na schön. Also, Prost. Prost. Ausgezeichnet. Wie ist dein Whisky? ich hoffe gut, Mrs. Temple. Wir bekommen ihn direkt von mir zu Hause. Oh, guten Abend. Und? Sie sind Schottin? Ja, mein Mann hat mich vorausgeschickt. Er kommt gleich nach. Ach, so. Sie sind also Frau Günther? Ja. Und kommen aus Schottland? Ja, Mrs. Temple. Nicht, Sie werden denken, mich hat es weit verschlagen. Stimmt auch, ich komme aus Inverness. Aus Inverness, also das nenne ich wirklich weit verschlagen. Aber jetzt bin ich ganz hier zu Hause. Mein Mann, wissen Sie, kam kurz vor dem Krieg nach England. Er war Schauspieler früher. So. Ja, ich habe ihn kennengelernt, als er auf einer Tournee war in Schottland. Ja. Und jetzt haben wir dieses Hotel. Ich bin im Hotelgeschäft aufgewachsen, bei meinem Vater in der Nähe von Inverness. Na ja, nach dem Krieg haben wir geheiratet und ich ging mit ihm nach Deutschland zurück. Zuerst war er beim Film, mein Mann, aber... Interessant. Ja, das war so eine unsichere Existenz. Und da habe ich eines Tages gehört, dass dieses Hotel zu haben war und habe ihn dazu überredet. Und es geht anscheinend sehr gut. Ja? Oh ja, es geht, Mrs. Temple. Nun, erlauben Sie, es ist auch sehr gut besucht bei Ihnen. Na ja, ist ja auch Hochsaison, Mr. Temple. Sagen Sie, Frau Günther, etwas verstehe ich nicht. Der Kellner sagt, Sie hätten uns heute Abend erwartet. Natürlich, Mrs. Temple. Wieso denn? Ich habe doch weder einen Tisch bestellt, noch irgendjemand erzählt, dass wir hierher kommen. Da kommt mein Mann, er kann es Ihnen erklären, Mr. Temple. Guten Abend, Mr. Temple. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich jetzt um Sie kümmere. Aber bitte, bitte, keine Ursache. Wir haben uns mit Ihrer Frau Gemahlin sehr gut unterhalten. Ja, Joyce freut sich immer, wenn Gäste aus England kommen. Ja, das kann man sagen. Wieso haben Sie uns heute Abend erwartet? Ihre Frau sagt, Sie könnten uns das erklären. Wieso wir Sie erwartet haben? Was meinen Sie damit? Mr. Temple versteht es nicht, Fritz, weil er sich weder telefonisch noch sonst wie angesagt hat. Hast du ihm denn nicht von dem Anruf erzählt? Nein, das eben noch nicht. Da du ihn angenommen hast, wäre es besser, du erzählst es ihm. Ja, also eine Dame hat angerufen, Mr. Temple. Ich habe selbst mit ihr gesprochen, eine Amerikanerin anscheinend. Sie hat gesagt, dass Sie eintreffen würden heute und wollte Nachricht hinterlassen. Ach ja, und wer war die Dame? Ja, das weiß ich nicht, Mrs. Temple. Ich habe sie um ihren Namen gebeten, aber sie sagt, es sei nicht nötig. Und was für eine Nachricht? Tja, wissen Sie, Moment mal, ich habe sie aufgeschrieben. Ich muss den Zettel hier in der Tasche haben. Moment mal, ach ja. Hier. Sie hat gesagt, Sie möchten dringend sofort nach Innsbruck kommen. So. Und wohin in Innsbruck? Hier ist der Zettel, lesen Sie selber. Innsbruck, Dammelstadt... Dammelstadel. Dammelstadel 37. Naja, Sie werden ja wissen, um was es sich handelt, nicht? Nein, ich habe keine Ahnung. Und in Innsbruck, da kenne ich gar keinen Menschen. Schade, dass Sie nicht wenigstens den Namen herausgebracht haben, Herr Günther. Ich habe Sie ausdrücklich nach Ihrem Namen gefragt. Zweimal habe ich Sie gebeten, mir zu sagen, wer spricht. Mehr konnte ich nicht tun. Nein, natürlich nicht. Herr Günther. Ich habe der Dame auch noch gesagt, dass niemand namens Temple im Hotel wohnt, aber sie war ganz sicher, dass Sie kommen würden. Ich habe es nachher meiner Frau erzählt und sie hat natürlich sofort gewusst, um wen es sich handelt. Ja, ich habe ein paar von Ihren Büchern gelesen, Mr. Temple, und ich weiß auch, dass Sie doch gelegentlich für Scotland Yard arbeiten, nicht? Nun ja, gelegentlich schon, ja. Ach, übrigens, Mr. Temple, vor kurzem hatten wir einen Herrn von der Münchner Kriminalpolizei hier. Er hat sich nach einem jungen Mädchen namens Betty Conrad erkundigt. Ja. Sein Name war, Moment mal... Ullersberg. Ja, Ullersberg, ganz recht. Ja, ja, das stimmt. Über diese Sache wollte ich gerade im Moment mit Ihnen beiden sprechen. Wollen wir uns mal setzen? Ja, oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja. Hier sitzen Sie am besten, Mrs. Temple. Ich will ganz offen sein, also ich stelle Nachforschungen an über das Verschwinden dieser Betty Conrad, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Inspektor Ullersberg. So. Tja, das ist sehr interessant, Mr. Temple. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen nützlich sein könnte. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt, viel war es leider nicht. Ja, aber ich möchte Ihnen etwas sagen, Mr. Temple. Ja, bitte. Wissen Sie, es ist uns nicht gerade leicht geworden, dieses Hotel aufzubauen. Auch nur der geringste Skandal könnte uns ruinieren. Hier muss man viel vorsichtiger sein als in England. Wir haben viel Konkurrenz, die es einem sehr schwer machen kann. Nicht, Fritz? Das stimmt doch. Ja, und ob das stimmt, leider. Ja, Frau Günther, ich will Sie durchaus nicht in einen Skandal verwickeln. Wenn Sie mir helfen, mir sagen, was Sie wissen, dann lässt sich das ja umso leichter vermeiden. Naja, aber wir wissen eben so gut wie nichts. Wir haben Inspektor Ullersberg bereits gesagt, dass wir nichts von dieser Sache wissen. Sie haben dem Kriminalinspektor gesagt, dass Sie weder Betty Conrad noch irgendeins der anderen Mädchen aus Unterwies je gesehen haben. Ja, das stimmt doch. Wir können uns beide nicht entsinnen, das verschwundene Mädchen gesehen zu haben. Nein. Man hat uns eine Reihe von Fotografien von ihr vorgelegt, aber leider... Tja, kennen Sie Mrs. Weldon, die Leiterin des Pensionats? Nein, nein. Kennen Sie einen jungen Mann namens Dennis Harper? Harper? Hast du den Namen Harper schon mal gehört? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist ein Engländer, nicht? Ja, ein Engländer, Frau Günther. Schlank, ziemlich groß, blond und gut aussehend. Nun, Mrs. Temple, diese Beschreibung passt auf viele junge Leute in unserer Gegend. Ja, aber er ist Engländer, Fritz. Groß und blond, ja, doch, ich erinnere mich an so einen Engländer, Mrs. Temple. Er war zum Abendessen hier vor etwa einer Woche. Mit einer Dame, die älter war als er. Die war brünett, etwa Mitte 40. Sah ganz gut aus. Können Sie den Namen näher beschreiben? Ach, wissen Sie, Mr. Temple, ich sehe so viele Gäste. Brünett war sie eben, das weiß ich sicher. Und gut aussehend. Mir kam es vor, als hätte ich sie schon mal gesehen, aber ich weiß nicht wo. Könnte es sein in einem Modegeschäft in Garmisch-Partenkirchen? Ja, bei Brenner. Das muss, warten Sie mal, vor 4 Wochen muss das gewesen sein. Sie war im Laden, aber sie hat mich nicht bedient. Offenbar Frau Klein, Paul. Ja. Frau Klein? Klein, kommt ja. Ihnen der Name bekannt vor, Herr Günther? Nein, nein, das nicht. Klein. Selten ist der Name nicht in Bayern, Mr. Temple. Sagen Sie, warum interessieren Sie sich für diese Leute? Waren das Freunde von Betty Conrad? Harper hat Betty Conrad gekannt. Wie gut, das ist schwer zu sagen. Sagen Sie, Frau Günther, kommt Gräfin Decker manchmal hierher? Oh ja, oft. Ja, sie gehört zu unseren Stammgästen. Sie kommt etwa einmal die Woche hierher, mittags oder abends. Mhm. Meist mit Mr. Franz, dem Schriftsteller. So. Tja. Übrigens, meine Frau und ich, wir haben hier eben gerade ihre hübschen Cocktailstäbchen bewundert. Ja. Ganz apart, nicht wahr? Ja, mit dem Wolfs- und Kopf da. Ja. Unsere Gäste amüsieren sich immer wieder darüber. Ja. Echte Oberammergauer Schnitzerei. Ja. Ihr Tisch, Mr. Temple, ist jetzt frei. Danke, Herr Ober. Tja, Herr Mr. Temple, wenn wir Ihnen sonst noch irgendwelche Fragen beantworten können, jederzeit, ja, mit gerne, Vergnügen. Dass wir keinen Skandal wollen, das werden Sie ja verstehen. Andererseits sind wir natürlich bereit, Ihnen und der Polizei nach Möglichkeit zu helfen. Besten Dank, ich bin Ihnen sehr verbunden. Aber bitte sehr. Wir kommen sicher noch mal hierher, bevor wir nach Das China wäre zurück. Sehr fein, wir würden uns sehr freuen. So, komm, ja. Liebling, gehen wir essen. Ich kann mir vorstellen, dass das Hotel beliebt ist, du. Das Abendessen war ausgezeichnet, was? Ja, ausgezeichnet. Und was hältst du von den Günthers? Ach, ich fand sie eigentlich sympathisch. Lustige Zusammenstellung. Schottisches Hochland und bayerische Alpen. Mir kamen sie irgendwie... Nee, wie irgendwie? Ach, schwer zu sagen. Also jetzt sag bloß nicht, deine weibliche Intuition ist wieder am Werk. Ja, also die könnte uns wirklich nichts schaden im Augenblick. Weit sind wir jedenfalls bis jetzt noch nicht gekommen mit dem Fall. Ich möchte bloß wissen, warum diese Frau angerufen hat. Um die Nachricht zu hinterlassen, vermutlich. Hm. Herr Günther sagte etwas von amerikanischem Akzent. Vielleicht war es John Jackson. Ja, ja, daran habe ich auch schon gedacht. Sonst spricht ja niemand, der uns hier kennt, mit amerikanischem Akzent. Aber wenn sie angerufen hat, warum hat sie uns nicht im Hotel in Garmisch angerufen? Das möchte ich auch wissen. Naja, das können wir ja leicht rausbringen. Aber wie? Indem wir sie fragen. Wir können ja schnell am Pensionat noch vorbeifahren. Sind ja bloß ein paar Kilometer Umweg. Oh nein, es ist ja schon beinahe 10 Uhr, Paul. Ja, aber es wäre eine gute Idee. Ich glaube auch kaum, dass die jungen Damen von Unterwies schon um 10 Uhr im Bett liegen. Paul, falls John Jackson das Hotel angerufen und diese Nachricht hinterlassen hat. Ja? Ja, also, falls es June war, steckt sie dann womöglich mit dieser Gerda oder Frau Klein unter einer Decke? Wie kommst du jetzt darauf, Liebling? Ja. Ach, du stellst dir vor, dass Gerda das Cocktailstäbchen in dein Paket gesteckt hat, um uns auf das Hotel Römer zu hetzen, damit wir dann dort eine Nachricht von John Jackson bekommen können? Ja, so ungefähr. So ungefähr muss ich es wohl gemeint haben. Ja, dann wäre es doch viel einfacher gewesen, wenn John Jackson uns im Hotel angerufen hätte, oder? Ja, natürlich. Wenn sie uns dorthin ja, schon, aber jedenfalls hat irgendjemand Fritz Günther angerufen. Und wenn es John Jackson nicht war, wer in drei Teufelsnamen war es dann? Naja, das werden wir schon rauskriegen. Guten Abend. Könnten wir Mrs. Weldon noch sprechen? Wen darf ich melden? Mr. und Mrs. Temple. Mrs. Weldon hat Gäste heute Abend. Würden Sie bitte einen Augenblick warten? Bitte schön. Das kann man eigentlich wirklich nicht machen, Paul, um diese Zeit. Wieso? Sie weiß doch, wozu wir hier sind. Außerdem hat sie mir das letzte Mal gesagt, wir sollten kommen, wann wir wollen. Schau mal, Paul. Ja, was? Da oben steht doch jemand an der Treppe. Wo? Ich weiß nicht. So dunkel da oben. Du hast ja wahrscheinlich was eingebildet. Mr. Temple, das war eine reizende Überraschung. Guten Abend. Guten Abend, Mrs. Weldon. Es tut mir leid, dass wir Sie so spät noch stören. Aber nicht im Mindesten. Ach, Elsa, Sie kennen Gräfin Decker. Ah, ja, guten Abend, Gräfin. Ich glaube, Sie kennen meine Frau noch nicht. Oh, darf ich, verzeihen Sie bitte. Elsa, dies ist Mrs. Temple, Gräfin Decker. Und hier ist Mr. Guten Abend, Mrs. Temple. Na. Ja, ja, Mr. Temple, wie steht's? Irgendetwas Neues? Leider noch nicht, Mrs. Weldon. Jedenfalls noch nichts Greifbares im Augenblick. Tja, was kann dem armen Kind nur passiert sein? Wie ich höre, war der Vater bei Ihnen, Mrs. Weldon. Ja, ja. Bei Ihnen auch, Mr. Franz? Ja, sicher. Ein charmanter Mann und außergewöhnlich intelligent. Habe ich Ihnen erzählt, dass er mich seinerzeit behandelt hat, Mr. Temple? Ja, Sie haben es erwähnt, Mr. Franz. Haben Sie den Eindruck, dass Dr. Conrad sich sehr aufgeregt hat, Mrs. Weldon? Naja, natürlich. Natürlich regt sich Ihr Vater auf, wenn seine Tochter verschwindet, aber er war durchaus vernünftig und hatte offenbar keinen Zweifel, dass Sie das Mädchen in den nächsten Tagen wiederfinden. Also ich finde, er ist ein völliger Unmensch. Ja, aber Elsa, bitte übertreib doch nicht. Na bitte, so. Er rast schon wieder nach England zurück, bevor er überhaupt weiß, ob sein Kind noch lebt. Naja, schließlich ist er doch Arzt. Und außerdem, was soll er hier in Garmisch herumsitzen? Trotzdem, er hätte hier bleiben müssen, finde ich. Elsa, Liebling, nimm doch Vernunft. Also wenn es meine Tochter wäre, hätte ich vor Verzweiflung halb den Verstand verloren. Ja, jetzt komm schon, Elsa, beruhige dich. Ich nehme an, Mr. und Mrs. Temple sind aus einem bestimmten Grund hierher gekommen. Ja, Mr. Franz, eigentlich schon. Ich hätte gern einen Blick in Betty Conrads Zimmer geworfen. Ja, Mr. Temple, ist schon ein bisschen spät, nicht? June ist sicher schon im Bett. Ja, das tut mir leid, aber... Ja, ich dachte übrigens, Sie hätten das Zimmer schon gesehen. Nein, entschuldigen Sie, ich bin letztes Mal allein hinausgegangen. Ach ja. Sie erinnern sich daran. Ja, natürlich. Und warum wollen Sie das Zimmer heute Abend noch sehen, Mr. Temple? Ich habe das Gefühl, ich finde dort etwas. Paul! Ja, was denn? Schau. Da oben an der Treppe, das ist doch June. June? Ja, June! Was ist denn los? Was treiben Sie denn da oben noch zu dieser nachtschlafenden Zeit? Ich konnte nicht schlafen, Miss Weldon. Ich wollte mir ein Buch holen aus der Bibliothek. Ja, aber June, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Bett nicht lesen. Entschuldigen Sie, Mrs. Weldon. Ja, bitte. Und nun gehen Sie schleunigst wieder in Ihr Zimmer, ja? Ja, Mrs. Weldon. Ach, June, einen Augenblick! Wenn Sie doch noch auf sind, Mr. und Mrs. Temple wollten gern Ihr Zimmer noch einmal anschauen. Was jetzt? Ich jetzt gleich? Ja, nur einen Augenblick, June. Ach, es ist so ein Durcheinander, Mrs. Weldon. Ach, das macht nichts. Nehmen Sie Mr. und Mrs. Temple nur gleich mit, June. Sie finden dann wieder hierher, Mr. Temple. Bitte. Sie waren ja schon mal da, Mrs. Temple. Ja, June. Augenblick, ich will mir schnell die Zeitschriften wegräumen. Kommen Sie, June, ich helfe Ihnen. Nein, danke. Schon. Schlafen Sie oft so schlecht, June? Es tut mir leid. Machen Sie sich Sorgen. Ach. Ist es was Besonderes, June? Ach, nein, Mr. Temple. Na, dann können Sie mir ja mit gutem Gewissen meine Frage beantworten. Ja, bitte? Warum haben Sie das Hotel Römer angerufen? Ich verstehe Sie nicht. Haben Sie das Hotel angerufen? Ja oder nein? Nein. June, ich will die Wahrheit hören. Haben Sie nicht das Hotel Römer angerufen und eine Nachricht für mich hinterlassen? Die Nachricht, dass ich nach Innsbruck fahren soll? Nein, ich nicht. Ich hab's nicht getan, Mr. Temple. Ganz bestimmt nicht? Nein, bestimmt nicht. Würden Sie jetzt bitte gehen, Mr. Temple? Ich fühle mich nicht ganz wohl. Komm, Paul. Unterhalt dich lieber ein anderes Mal mit June. Ne? Einen Moment, Steve. June, wollen Sie mir nicht sagen, was Sie bedrückt? Mich bedrückt nichts. Ich fühle mich nur nicht recht wohl, weiter nichts. Sie mochten doch Betty sehr gern, nicht wahr? Ja. Und Sie wollen doch, dass wir sie finden. Ja, natürlich. Dann ist es umso bedauerlicher, dass Sie uns nicht dabei helfen wollen, John. Komm. Gute Nacht schon. Wissen Sie, Mr. Temple? Ja? Nichts. Es war nicht wichtig. Sie sehen wirklich sehr müde aus. June, an Ihrer Stelle würde ich ins Bett gehen. Ja. Was ist denn, Mr. Temple? Was schauen Sie mich denn so an? Schlafen Sie jetzt. Gute Nacht, June. Komm, Steve. Gute Nacht. Gute Nacht, Mrs. Temple. Nun, Mr. Temple? Darf ich Ihnen vor der Rückfahrt noch eine Tasse Kaffee anbieten? Ach, nein, vielen Dank. Nein, es ist ziemlich spät geworden, Miss Weldon. Und wir haben einen ziemlich aufregenden Tag hinter uns. Ja, aber Sie hatten doch hoffentlich keine Schwierigkeiten mit June. Nein, keine Rede davon. Ziemlich nervös ist sie. Ja, leider. Und seit Betty verschwunden ist, ist es natürlich noch schlimmer geworden mit ihr. Die beiden waren sehr eng befreundet. Das wissen Sie ja wohl, nicht? Ja. Mr. Temple? Ja, Gräfin? Das ist ja sehr schnell gegangen.